Ich glaub, wir lieben und wir hassen uns. Es lief nicht immer glatt mit uns. In dieser Galaxie biete ich dir praktisch Schutz. Du bist mein Diamant, ich kann nicht widerstehen. Ich hab dich gefunden und gewusst, ich lass dich nicht mehr gehen. Du bist der Grund, warum ich weiß, wie diese Liebe schmeckt. Nach 100.000 Niederlagen voller Krieg und Pech. Ich halte dich fest und werf ein Auge auf dich. Denn ich weiß ganz genau, wie verletzt und traurig du bist. Deine Augen machen blind, so stark leuchten sie. Ich kämpf mich für dich durch dieses Labyrinth wie Wolverine. Auch wenn ich wütend bin und Fäuste gegen Wände hau, muss ich deine Lippen nur berühren und krieg ne Gänsehaut. Mein Temperament ist wie ein Drache, der mit Feuer spuckt. Da merk ich nicht mal, was ich mache und bereu das so. Ich würde für dich kämpfen, auch wenn wir nur Freunde wären. Wenn ich wecke, funkeln deine Augen wie ein Feuerwehr. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich. Ich hab durch dich gelernt, auf niemanden zu zählen, denn die einzigen, die immer da waren, waren meine Tränen. Will vergessen, nicht vergeben, ja, ich schließe dieses Tuch. Falls es dich noch interessieren sollte, mir geht es gut. Ja, nur wegen dir muss ich in Therapie, dankeschön. Mir halten keine Tabletten, ich hab mich dran gewöhnt. Auf deiner weißen Weste wollte ich keinen Dreck sehen. Ich bin meinen Weg gegangen, du konntest nur fremd gehen. Was sollte ich tun, deine Versprechen waren nichts wert. Sag mir nicht, dich zu rächen, wäre jetzt nicht fair. Aus Freundschaft wurde Liebe, aus Liebe wurde Schmerz. Aus Schmerz wurden Gedanken und das ist dieser Vers. Und eines Tages wirst du merken, was dir fehlt. Denn ich schwöre, nur für dich hätte ich die Sterne abgezählt. Deine Gefühle waren letztendlich eine fiese Tarnung. Ich hätte dein Leben verändert, nicht dein Beziehungsstatus. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich. Hasse dich, hasse dich. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich. Diese Reise, die wir machen, geht ans Ende der Welt. Und auch wenn alle von dir gehen, bin ich der Letzte, der fällt. Ich hab an dich geglaubt und wollte dich vergessen, doch ich kann es nicht. Dich will ich nie wiedersehen, denn ich hasse dich.